Good morning. It's nice to be here. Thank you for coming today. Es ist schön, da zu sein. Danke, dass ihr gekommen seid. Okay, so let's open our Bibles wir wollen unsere Bibeln öffnen, to the book of Joshua. Im Buch Josua. And on Tuesday I'm going to the States am Dienstag fliege ich in die Vereinigten Staaten, to help my mother and to help Mary's mother. Meiner Mutter und auch der Mutter von Mary zu helfen. My brother-in-law Brian has already gone. Mein Schwager Brian ist schon and I hear news that he's ripped everything, a lot of things out und of my mother-in-law's house that I have to rebuild. So I have a mission. I'm going on a mission on Tuesday. Also ich habe da eine Mission und am Dienstag beginnt diese Mission. Next Sunday Gerrit will be preaching. Am nächsten Sonntag ist der Gerrit dran. You don't want to miss that. Und das wollt ihr auch nicht versäumen. And the next week after that, Tom Suter's preaching. Und die Woche darauf ist Tom Suter. Tom Suter. You know, the good-looking Baptist guy who preaches really great. Also he's over here somewhere, right? Prediger. Is he here? There he is. Can you stand? There he is. There he is. He's been preaching 2 weeks. And hat die Predigt in 2 Wochen. And Georgie will be preaching the week after that. Und der Georgie ist dann die Woche darauf. So you don't want to miss any services. Das wollt ihr also alles ganz okay, so the book of Joshua. Im Buch Josua. We've been, let's pray first. Father in heaven, bless these words to our hearts. Segne diese Worte zu unseren Herzen. I ask in Jesus' name. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. We have this little series called We Are More Than Able. Wir machen gerade diese kleine Serie, wir sind mehr als fähig. Those are the words of Caleb when they went into the land. Das sind die Worte Kalebs, als sie in das Land Kanaan einziehen wollten. And 10 of the elders of Israel said we are not able. Und 10 der ältesten Israels haben gesagt, wir sind nicht dazu fähig. But they were more than able. Aber sie haben gesagt, wir sind mehr als fähig. And 40 years later they came back with a new generation to take the land. 40 Jahre später kamen sie dann wieder an diesen Punkt, um das Land eben einzunehmen. Their land. Ihr Land. That was inhabited by their enemies. Ihr Land, das von den Feinden bewohnt war. The enemies of God. Den Feinden Gottes. And Satan inhabits this world. Satan bewohnt diese Erde. It says that he's the god of this world. Es heißt in der Bibel, er ist der Gott dieser Welt. And he's the prince of the power of the air. Und er ist da auch der Fürst der Macht, der Mächte des Himmels. That he deceives the whole world. Dass er die ganze Welt verführt. That the whole world lies in darkness. Dass die ganze Welt in einer Finsternis liegt. But this world belongs to Jesus. Aber diese Welt Jesus gehört. And when he died on that cross, und als er am Kreuz starb, the world belonged to him once again. Hat die Welt einmal mehr ihm gehört. And when he comes back, und wenn er wiederkommen wird, he's coming back to take what is his. Dann wird er kommen, um das einzunehmen, was ihm gehört. He died on the cross to purchase us. Er starb am Kreuz, um uns zu erkaufen. And he's coming back to claim what is his. Und er kommt wieder, um das zu beanspruchen, was ihm gehört. But we are here. Aber wir sind hier, and we live on a planet that belongs to him. Und wir leben auf einem Planeten, der ihm gehört. Both as creator and as savior. In zweifacher Hinsicht, als Schöpfer und als Retter. And he wants us to take the land. Und er möchte, dass wir das Land einnehmen. He wants us to be a testimony of who he is before he comes. Er möchte, dass wir ein Zeugnis sind dafür, wer er ist, bevor er kommt. And I want you to look at a few more verses in Joshua as we skim along. Und ich möchte, dass ihr euch ein paar Verse im Buch Josua näher anschaut, während wir das durchgehen. And I want you to go to chapter 4 today. Und blättert bitte ins Kapitel 4. And we ended in chapter 3 with the priests standing in the Jordan. Im Kapitel 3 haben wir geendet mit der Aussage, dass die Priester im Jordan standen. And the Jordan River was at its peak, at its height, at that time of the year. Und der Fluss Jordan hatte gerade Hochwasser zu der Jahreszeit. And crossing it, it was an apparent obstacle between them and what God had planned for them. Und die Überquerung dieses Flusses war ein offensichtliches Hindernis zwischen dem, was Gott ihnen versprochen hat, But as we look at the story, aber wenn wir uns die Geschichte weiter anschauen, it was not an obstacle, dann war das kein Hindernis, it was a springboard. Sondern es war ein Sprungbrett. Now 40 years before, 40 Jahre früher, the spies went up into the land. sind die Botschafter, die Kundschafter in das Land eingedrungen. And they saw these people, these giants. Und sie haben diese Menschen gesehen, diese Riesen. And they thought, we can never take these people. Und sie haben sich gedacht, die können wir nie einnehmen. And so, not trusting God, they lived in unbelief and disobedience. Und weil sie nicht auf Gott vertraut haben, haben sie im Unglauben und im Ungehorsam gelebt. But God's plan was to go around the east side. Aber der Plan Gottes war, von Osten her zu kommen. And purposely go to the Jordan River. Und ganz bewusst auf den Jordanfluss zuzugehen. And to use something that appeared to be an obstacle. Und damit er etwas verwenden konnte, was offensichtlich ein Hindernis war. As a springboard. Als Sprungbrett. Because as he would, as the priests would step into the Jordan. Denn als die Priester ihren Fuß in den Fluss setzten. The Jordan River parted the same way the Red Sea did. Begann der Jordan sich zu teilen, so wie es das Rote Meer getan hat. And the strength of the enemies of the land melted. Und die Stärke der Einwohner des Landes schmolz dahin. And God puts obstacles before us. Gott stellt auch uns Hindernisse in den Weg. But they're not obstacles. Aber es sind keine Hindernisse. They're springboards. Es sind Sprungbretter. And God wants to show, and there's verses here for this. Und Gott will uns das zeigen, und es gibt ja auch Verse dafür. Let's look at chapter 4, verse 14. On that day, the Lord exalted Joshua in the sight of all Israel. An jenem Tag machte der Herr den Josua groß in den Augen vor ganz Israel. Joshua speaks of Jesus. Josua bedeutet Jesus. This was not an obstacle. It was a springboard to exalt Jesus in their midst. Das war kein Hindernis. Das war eine Art Sprungbrett, um Jesus in ihrer Mitte zu erhöhen. And in our midst. Und in unserer Mitte auch. Look at the end of the chapter. Und am Ende des Kapitels. And you see the very last verse, verse 24. Und im letzten Vers, Vers 24. He did this so that all the peoples of the earth might know that the hand of the Lord is powerful. Er tat das, damit alle Völker der Erde erkennen sollen, wie stark die Hand des Herrn ist. And so God sets before us things that appear to be obstacles. Und so stellt auch Gott Dinge vor uns hin, die als Hindernis scheinen. But they're not. Es aber nicht sind. They are springboards. Es sind Sprungbretter. So that God can manifest his power in our midst. Damit Gott seine Macht in unserer Mitte darstellen kann. So that the people in the neighborhood. Damit die Leute in der Umgebung. The people at the bank. Die Leute an der Bank. The politicians. Oder die Politiker. Anyone, architects, anyone involved. Jeder Architekt, jeder der in. Who doesn't know the Lord. Der den Herrn nicht kennt. Can sit back and think. Sich zurücklehnen kann und I never thought they would get through these obstacles. Ich habe mir nie gedacht, dass sie diese Hindernisse überwinden würden. And now I know. Und jetzt sehe ich das aber. That the God they worship is a powerful God. Dass der Gott, den sie anbeten, ein mächtiger Gott ist. God wants to do the same thing today. Und Gott möchte heute das gleiche tun. Now, in chapter 5. In Kapitel 5. The hearts melted among the people. Das schmolz das Herz der Menschen. But in verse 2, the Lord said to Joshua, circumcise the people. Und in Vers 2 sagt der Herr zu Josua, beschneide das Volk. This new generation was not yet circumcised. Denn diese neue Generation war noch nicht beschnitten worden. Now in Romans chapter 2, in Römer Kapitel 2, at the end of the chapter, am Ende des Kapitels, Paul says that circumcision is not something just of the flesh. Da sagt der Paulus, dass die Beschneidung nicht nur eine des Herzens ist. The flesh. Nicht nur eine des Fleisches ist. It's something of the heart. Sondern es ist eine Sache des Herzens. What is circumcision of the heart? Was bedeutet Beschneidung des Herzens? Circumcision of the heart is cutting away that which is not of the Lord. Die Beschneidung des Herzens bedeutet, dass das weggeschnitten wird, was nicht zum Herrn gehört. To be circumcised of heart im Herzen beschnitten zu sein, means that I am like Caleb and Joshua. Bedeutet, dass ich wie Caleb und Joshua bin. And whatever is not in my whatever is in my life that is not glorifying to God, und was immer in meinem Leben da ist, das Gott nicht verherrlicht, I cut. Das schneide ich aus. Do you think circumcision was an enjoyable experience? Glaubt ihr, dass die Beschneidung ein freudiges Ereignis ist? When Joshua announced, "The Lord wants us to circumcise all of the men." Als der Josua dann verkündigt hat, der Herr möchte, dass alles, was männlich ist, beschnitten wird. Yay! Wonderful! Wunderbar. They were all like. Es war eher so ein. And it says, after the pain was gone. Und es steht dann, nachdem der Schmerz vergangen war. Yeah, it's painful. Und es ist schmerzhaft. You know what? It's painful when we make a decision in our heart. Und es ist auch schmerzhaft, wenn wir eine Entscheidung in unserem Herzen treffen. That something in our life has got to go. Dass etwas in unserem Leben einfach geändert Now, werden muss. Before we can take the land, bevor wir das Land einnehmen können, before we can be people who are priests, bevor wir Leute sein können, die and Priester sind, we are priests, und wir sind Priester, but before we can walk in our priesthood, aber bevor wir in unserem Priestertum auch wirklich gehen können, there needs to be a circumcision of the heart. Muss es eine Beschneidung des Herzens geben. And we need to make hard decisions. Und wir müssen schwere Entscheidungen treffen. Some things just gotta be cut. Denn manches muss einfach ausgeschnitten werden. Because this is either dulling or destroying my relationship with God. Denn das ist eine Sache, die entweder die meine Beziehung zu Gott trübt oder überhaupt zerstört. Sometimes it's a TV. Manchmal ist es der Fernseher. Sometimes it's a computer. Manchmal der Computer. Or a computer after 10 o'clock. Oder ein Computer nach 10 Uhr abends. Whatever it is. Was immer es auch sein Sometimes mag. It's a friendship. Manchmal ist es auch eine Freundschaft. You just have to decide, this person is destroying my walk with the Lord. Man muss vielleicht entscheiden und sagen, diese Person zerstört einfach meinen Weg mit dem Herrn. I have no ministry to them. Ich habe keinen Dienst für ihn. They don't want to hear the truth. Er will die Wahrheit nicht hören. And all they are is destroying me. Und alles, was die Person tut, wirkt sich zerstörerisch auf I have aus. To be circumcised in my heart. Und ich muss in meinem Herzen beschnitten werden. And I've got to go through something that's going to be a little bit painful. Und ich muss durch etwas durch, das etwas schmerzhaft sein wird. It's a little painful. Es ist etwas schmerzhaft. And you say, Lord, und du sagst, Herr, by faith, circumcise me. Herr, im Glauben beschneide du mich. Cut away that thing. Schneid diese Sache ab, that is not from you. Die nicht von dir ist. Now, as we go to the end of the chapter, und wenn wir ans Ende des Kapitels kommen, Joshua is taking a walk. Dann ist Joshua da und er is walking, spaziert. And something unbelievable is going to happen to him. Und etwas Unglaubliches wird ihm passieren. He's going to run into somebody. Er wird jemanden begegnen. And he doesn't know who this person is. Und er kennt diese Person nicht. He just knows one thing. Er weiß nur eines. This person is holding a sword. Diese Person hat ein Schwert in der Hand. And this person looks quite the intimidating person. Und diese Person sieht ziemlich furchterregend aus. Verse 13. Vers 15. When Joshua came near Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him with a drawn sword. Als Joshua an Jericho kam, sah er einen Menschen mit einem gezückten Schwert. And Joshua went to him and asked, und Joshua ging hin zu ihm und fragte, are you for us or for our enemies? Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? And the man said, neither. Und der Mann sprach, keinen von beiden. But as commander of the army of the Lord, I have come. Nein, sondern ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Do you know who that is? Wisst ihr, wer das war? This is Jesus. Das war Jesus. And Jesus appears to Joshua. Und Jesus erscheint dem Josua. With a sword in his hand. Mit einem Schwert in der Hand. Because the battle was his. Weil die Schlacht ihm gehörte. And now look what he says. Then Joshua fell down on the ground in reverence and asked him. Vers 14 im Deutschen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sagte zu ihm, what message does my Lord have for his servant? Was redet mein Herr zu seinem Knecht? And it's the same message God has for us. Und es ist die gleiche Botschaft, die Gott auch für uns hat. Take off your sandals. Nimm deine Sandalen von den Füßen. For the place where you are standing is holy. Denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Take off your sandals. Zieh deine Schuhe aus. Jesus immobilized Joshua. Jesus hat den Joshua zum Stillstand gebracht. Take your sandals off. Er hat gesagt, zieh deine Sandalen aus. This battle is mine. Diese Schlacht gehört mir. And the place where you are standing is holy. Und der Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Ort. I wonder how many times we come to church. Ich weiß nicht, wie oft es passiert, dass wir in die Gemeinde kommen. And we don't take off our sandals. Und wir ziehen unsere Schuhe nicht aus. We just kind of trample in. Wir trampeln so herein. And we've got something against somebody. Und wir haben etwas gegen einen anderen. We've talked bad about somebody. Wir haben schlecht über jemanden gesprochen. We were watching something that we shouldn't watch on our computer. Wir haben uns etwas angesehen am Computer, das wir nicht hätten tun sollen. We cheated at work. Wir haben betrogen am Arbeitsplatz. We lied to somebody. Wir haben jemanden belogen. And we walk in. Und wir kommen herein. And we worship God. Und wir beten Gott an. Like nothing happened. So als ob nichts passiert wäre. This cannot be. Das kann aber nicht und darf this, this nicht sein. Cannot be. Das darf nicht so sein. Because we will never accomplish God's purpose. Weil wir dadurch den Zweck Gottes nie erfüllen werden. The answer is not that in myself I circumcise myself. Die Antwort ist nicht, dass ich aus mir heraus mich selbst beschneide. God circumcises us in the Spirit. Sondern Gott beschneidet uns im Geist. We have to ask God. Und wir müssen Gott fragen. God, these things are in my life. Und bitten und sagen, Gott, diese Dinge sind in meinem Leben. I'm ashamed of them. Und ich schäme mich dafür. This is where it starts. Da beginnt alles. If we confess our sin, wenn wir unsere Sünde bekennen, He is faithful and just. Dann ist er treu und gerecht. Number one, to forgive us. Erstens, um uns zu vergeben. Number two, to cleanse us. Und zweitens, um uns zu reinigen. But it will not start without confession. Aber es beginnt niemals ohne ein Bekenntnis. Without honesty. Ohne Ehrlichkeit. Without taking off our sandals. Ohne dass wir uns die Schuhe ausziehen. And showing the Lord our dirty feet. Und dem Herrn unsere schmutzigen Füße zeigen. Like the Lord said in John 13. So wie der Herr auch in Johannes 13 gesagt hat. Peter, unless I wash your feet, Petrus, wenn ich dir die Füße nicht wasche, you have no part of me. Dann hast du keinen Anteil an mir. No part, Peter. No part. Petrus, nichts. Some of us go through the motions. Manche von uns machen diese Bewegungen durch. But really, we are experiencing no part of the Lord. Aber wir erfahren keinen Anteil am Herrn. Some people have stopped coming. Manche kommen nicht mehr, because they have already experienced that. Weil sie das schon erlebt haben. And they could not define it. Und sie konnten es nicht, nicht definieren. They have come into the Lord's presence week after week. Sie sind in die Gegenwart des Herrn gekommen, eine Woche nach der anderen. Not recognizing it as holy ground. Aber haben es nicht als heiligen Boden erkannt. And the pain that they experienced in their heart. Und den Schmerz, den sie im Herzen gefühlt by haben. By feeling so isolated and so outside. Indem sie sich so isoliert und so ausgeschlossen. And the conflict haben. In them as they would sing songs and then be ashamed. Und dann dieser Konflikt, den man hat, wenn man Lieder singt und sich gleichzeitig aber they schämt. Just slowly stop coming. Und dann einfach anfängt langsam nicht mehr zu kommen. But that's not the solution. Aber das ist nicht die Lösung. The solution is bring it to the light. Die Lösung ist, bring es ans Licht. And be circumcised of heart. Und sei beschnitten in deinem Herzen. Which only the Holy Spirit can do. Eine Sache, die nur der Heilige Geist tun kann. It's not a circumcision with the hand. Es ist keine Beschneidung, die mit der Hand geschieht. The scripture says it's a circumcision done by the Holy Spirit. Die Schrift sagt, es ist eine Beschneidung, die der Heilige Geist vollbringt. We are standing on holy ground. Wir stehen auf heiligem Boden. Now I want you to go to chapter 6. Und ich möchte, dass ihr ins Kapitel 6 blättert. And they have victory in chapter 6 over Jericho. Und in Kapitel 6 haben sie den Sieg über Jericho. But God says to Joshua, this is what I want you to do. Aber Gott sagt zu Josua, Folgendes möchte ich, dass ihr tut. I want you to walk around Jericho 7 times with the Ark of the Covenant. Ich möchte, dass ihr 7-mal um die Stadt Jericho herumzieht mit der Bundeslade. 7 speaks of God's rest. Die 7 spricht von der Ruhe Gottes. In Genesis chapter 2 verse 2. 1. Mose 2 Vers 2. On the seventh day God rested. Am 7. Tag ruhte Gott. In Exodus chapter 20. Und in 2. Mose 20. And verse 10. Vers 10. You do nothing on the seventh day, you rest. Macht man nichts am 7. Tag. And in Hebrews chapter 4, und in Hebräer Kapitel 4, the writer of Hebrews speaks about this rest. Da spricht auch der Schreiber des Hebräerbriefes von dieser Ruhe. They were to go around 7 times. Und sie wurden angewiesen, 7-mal um die Stadt zu ziehen. And when Joshua took off his sandals, und als Josua seine Schuhe ausgezogen it represented that he would fight this battle in an attitude of rest. Dann hat das bedeutet, dass er diese Schlacht in einer Einstellung der Ruhe that God would do it. Dass es Gott tun würde. That we would not look to ourselves, dass wir nicht auf uns selbst schauen, but we would be looking to the Lord, sondern auf den Herrn schauen, as priests, als Priester, that He would be the one ahead of us. Er der ist, der uns vorangeht. And for us, if Jesus appeared, und für uns, wenn Jesus uns erscheinen würde, he wouldn't have a sword in his hand. Er müsste nicht mal ein Schwert in der Hand haben. He'd have a checkbook. Er hätte ein Scheckbuch. And he'd say, you know what? I'm the one who pays the bills around here. Und er würde sagen, weißt du was? Ich bin derjenige, der die Rechnungen bezahlt. I'm the one who covers the bills. Ich bin der, der alle Ausgaben abdeckt. He would appear here, he'd have a big checkbook in his hand. He'd say, er würde erscheinen mit so einem großen Scheckbuch in der Hand. Take off your sandals. Und würde sagen, zieh dir die Schuhe aus. You're on holy ground. Du stehst auf heiligem Boden. He would be like, wow. Und And he'd say, I'm the one who pays the bills around here. Und er würde sagen, ich bin der, der die Rechnung This is my building. Das ist mein Gebäude. Don't you ever forget that. Vergiss das nie. This is my building. Das ist meine Sache. This is the house of the Lord. Das ist das Haus des Herrn. And we are pursuing a fantastic thing in faith. Und wir streben einer wunderbaren Sache im Glauben nach. They went around seven times. Und sie zogen siebenmal um diese Stadt herum. On the seventh day, beim siebenten Mal, they were to walk around seven times on the seventh day. Am siebenten Tag mussten sie siebenmal um die Stadt. Seven priests, sieben Priester, blowing seven trumpets, die sieben in sieben Hörner bliesen. Do you think God wants to tell us something? Glaubt ihr, dass Gott uns dadurch etwas sagen möchte? Rest. Bedeutet, the battle is mine. Die Schlacht gehört mir. Just like the battle was mine with Moses. Genauso wie der Kampf des Mose mein Kampf war. And in all of these things that God wants to circumcise out of our life. Und in all diesen Dingen, die Gott aus unserem Leben wegschneiden The möchte, battle is the Lord's. The battle is the die Lord's. Schlacht, der Kampf gehört dem Herrn. He's the one. Er ist derjenige. If he appears next to your computer. Wenn er neben deinem Computer erscheint, and he says, "What are you watching?" Und er fragt dich, was schaust du dir da an? The purity is in him. Die Reinheit ist in ihm. Take off your shoes. Nimm deine Schuhe ab. You are on holy ground when you put your computer on. Du stehst auf heiligem Boden, wenn du deinen Computer einmachst. Take off your shoes. Zieh dir die Schuhe aus. You are on holy ground when you watch your TV. Du stehst auf heiligem Boden, wenn du fernsiehst. When you go to work, take off your shoes. You're on holy ground. Wenn du in die Arbeit gehst, zieh dir die Schuhe aus, denn du bist auf heiligem Boden. Jesus is the one who wins the victory. Jesus ist der den Sieg. And if we think we can circumcise ourselves, und wenn wir glauben, dass wir uns selbst beschneiden, you will never circumcise yourself. Die Sache ist die, du wirst dich nie selbst beschneiden. God does it. And we have to trust him for that. Und wir müssen ihm dafür vertrauen. So that we can be a consecrated people. Damit wir ein geheiligtes Volk sein können. Now in chapter 6, they were not to say a word in verse 10. In Vers 10 steht, sie durften nicht ein they Wort were sprechen. To walk around the city. Sie sollten um die Stadt herumziehen. No, I don't want anyone giving a victory chant. Gott sagt, ich möchte, dass kein einziger so ein Siegeslied anstimmt. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go. We'll get you, you, you, you. No, shh, nothing. Es durfte nichts gesprochen werden. Don't say a word. Sag kein einziges Wort. Positive or negative. Egal ob positiv oder negativ. I'm sure a lot of those people who walked around were thinking, oh my Lord. Und ich kann mir vorstellen, dass einige da herumgezogen sind, dass sie sich gedacht haben, look at all those soldiers on the top of those walls. Seht euch mal diese ganzen Soldaten an, die auf der Mauer stehen. Oh, don't say a word. Nein, sprich kein Wort. Don't say a word. Sei ganz still. Look at the size of those walls. Seht mal die Ausmaße dieser Mauern. Look at all those bow and arrows. Diese ganzen Pfeile und Bögen. Look at the rocks they're holding. Und diese großen Steine, die sie and the haben. Hot oil that's smoking. Und das heiße Öl, das dort schon dampft. Oh my Lord. Oh, don't say a word. Kein Wort darf gesprochen. They went out seven times and God said, don't say a word. Siebenmal mussten sie um die Stadt ziehen am siebten Tag. Do you know why? They would have talked their way into defeat. Wisst ihr, was passiert wäre? Sie hätten sich wahrscheinlich selbst in eine Niederlage hineingeredet. Do you see what I see? Siehst du da, was ich sehe? Oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Ever been hit by an arrow? Bist du schon mal von so einem Pfeil getroffen yep. worden? Ja. And I don't want to get hit again. Und das soll auch so bleiben. Do you see what I see? Siehst du, was ich sehe? Yeah, I see those big rocks. Ja, ich sehe diese großen Steine da. You ever been hit on the head with a rock? Bist du mal am Kopf mit einem Stein getroffen worden? No, but my brother didn't. He's dead. Nein, aber mein Bruder, und der ist jetzt tot. Oh man. Oh boy. Nobody say a word. Keiner durfte ein Wort sprechen. Because Jesus, this is his battle. Weil das die Schlacht Jesu war. And the captain appeared with a sword in his hand. Und der Anführer erschien mit einem Schwert in der Hand. Now, they walk around, the trumpets are blown, the walls fall down. Sie gehen herum, die Hörner werden geblasen und die Mauern stürzen ein. The walls crumble, probably an earthquake. God just brought a little earthquake right in that city. Wahrscheinlich hat Gott einfach ein kleines Erdbeben hervorgebracht und diese Mauern stürzen. And they won the victory. Und sie haben den Sieg davongetragen. Now, chapter 7 is what I want to focus on a little bit. In Kapitel 7 there was another city called Ai. war eine andere Stadt, die Stadt Ai. It was a very small city. Eine sehr kleine Stadt. And the soldiers said to Joshua, this city is like nothing. Und die Soldaten sagten zu Josua, diese Stadt ist ja wie nichts. Don't even burden the people, just send a couple thousand soldiers and we'll take it. Bemühe nicht einmal die Zivilisten, schick einfach ein paar tausend Soldaten, die werden die Stadt einnehmen. But those soldiers were defeated. Aber diese Soldaten wurden geschlagen. And Joshua fell on his face. Und Josua fiel auf sein Angesicht. The whole day before the Lord. Einen ganzen Tag lang und lag vor dem Herrn da. And then Joshua himself said, Lord, why did you bring us here? Und dann hat selbst Josua gesagt, Herr, warum hast du uns hierher geführt? We would have been happy from where we came. Wir waren sehr glücklich von dort, wo wir hergekommen and sind. And the Lord says to Joshua. Und der Herr sagte zu Josua. What are you doing on your face? Was machst du da auf deinem Angesicht liegend? Steh auf. Israel has sinned. Israel hat gesündigt. I'm not unfaithful here. Ich bin nicht untreu. I am not unfaithful. Ich bin nicht der Don't pray prayers like I'm unfaithful. Bete nicht ein Gebet, so als ob ich untreu wäre. Get up. Steh auf. Israel has sinned. Israel hat sich versündigt. And watch what he says here. Und schaut, was er sagt. In verse 13. In Vers 13. At the end. Am Ende. Let's just read verse 13, the whole thing. Go consecrate the people. Vers 13, steh auf, heilige das Volk. Tell them, consecrate yourselves in preparation for tomorrow. Heiligt euch für morgen. For this is what the Lord, the God of Israel, says. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels. That which is devoted is among, that which is devoted is among you, O Israel. Gebanntes ist in deiner Mitte, Israel. Meaning that you have stolen something from me. Das bedeutet, du hast etwas von mir gestohlen. You watch this now. You cannot stand against your enemies until you remove it. Du wirst vor deinen Feinden nicht bestehen können, bis ihr das Gebannte aus eurer Mitte this weggetan habt. This is for us individually. Und das ist für uns individuell anwendbar. This is for us as a church. Aber auch für uns als Gemeinde. Is there something in your life that God wants removed? Gibt es etwas in deinem Leben, das Gott entfernen will? But you say, I can't. I've tried. I've tried for years. Du sagst, ich kann es aber nicht. Ich versuche es schon seit Jahren. Right. You have tried. Ja, stimmt. Du hast es versucht. But the Lord is the one who circumcises. Aber der Herr ist der, der uns beschneidet. You know what? When we doubt, we're finished. Wisst ihr, es ist so, wenn wir zweifeln, dann sind wir schon erledigt. I worked with a guy in New Jersey. Ich habe in New Jersey mit einem he Mann gearbeitet. An amazing carpenter. Der war ein unglaublicher Zimmermann. And he used to drink every afternoon like all this beer, like und incredible amount of beer. Am Nachmittag hat er immer seinen ganzen Biervorrat, eine unglaubliche Menge. Like I would be drunk unconscious if I drank that. Unconscious. Also wenn ich das trinken würde, wäre ich wahrscheinlich in Ohnmacht. And he was, you know, just possibly an alcoholic. Und er war möglicherweise ein Alkoholiker. So I came to work one day. Und eines Tages kam ich in die Arbeit. And he's drinking orange juice. Und er trank Orangensaft. I said, "Where's the beer?" Und ich habe gesagt, wo ist das Bier? He says, "Didn't you hear about the new law?" Und er hat gesagt, hast du nicht von dem neuen Gesetz gehört? I said, no. Nein. He said, new law in New Jersey. Es gibt ein neues Gesetz in New Jersey. You get caught drinking and driving. Wenn du erwischt wirst, betrunken am Steuer, one time, einmal nur, you lose your driver's license for 3 years. Dann verlierst du deinen Führerschein für 3 Jahre. First offense. Beim ersten Mal schon. And this man stopped in one day. Und dieser Mann hat von einem Tag auf den anderen aufgehört. He's not even a Christian. Er ist nicht einmal ein Christ. He stopped in one day. Er hat von einem Tag auf den anderen Why? Aufgehört. Because Warum? He was scared to death of what he would lose. Weil er sich wirklich davor gefürchtet hat, was er verlieren könnte. His driver's license, seinen Führerschein, his job, seinen Job, couldn't support his family, kann seine Familie nicht would lose his house, sein would Haus lose his entire future. Seine gesamte Zukunft. And in one day, und an einem he Tag switched from beer to orange juice. Ist er von Bier auf Orange in one day. An einem Tag. And here's believers saying, I can't, I just can't. Gläubige, die so sagen, ich kann nicht, ich kann nicht. Think about what you will lose. Denk doch daran, was du verlieren könntest. And then say, I am more than able. Und dann sprich, ich bin mehr als fähig. Because with that kind of an attitude, you cannot overcome anything. Denn mit einer solchen Einstellung kann man nichts überwinden. Even eating lollipops. Sogar dieses, so Zuckerschlecker. Now, I'm going to close. And I have like 3 minutes. He told them, you will never be able to stand until you remove it. Gott hat zu ihnen gesagt, ihr werdet nie widerstehen können, wenn ihr das nicht aus eurer Mitte And in verse 12 you see it. Und in Vers 12 seht ihr das. That is why the Israelites cannot stand against their enemies. Deswegen können die Israeliten nicht vor ihren Feinden bestehen. They turn their backs and run. Den Rücken werden sie ihren Feinden zuwenden müssen. It's interesting how they turn their backs and run. And this is what happens to the church. Now, I just want to close with a verse in 2 Corinthians 7. Ich möchte aus dem 2. Korintherbrief mit einem Vers schließen. Verse 1. 2. Korinther 7, and you see how it ties into the New Testament. Und ihr seht dann auch, wie sich das Ganze in das Neue Testament einbindet. But let's start with verse 17 of chapter 6. Wir beginnen aber in Kapitel 6, Vers 17. Therefore, come out from them and be separate. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab. This is the Apostle Paul taking these kind of verses and applying it to the Corinthians. Das ist der Apostel Paulus, der diese Art von Versen nimmt und sie auf die Korinther, die Gemeinde Korinth anwendet. Says the Lord, touch no unclean thing. Berührt nichts Unreines. And I will receive you. Und ich werde euch annehmen. I will be a father to you. Ich werde euch ein Vater sein. And you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Don't touch that stuff. Rührt dieses Zeug nicht Make an. A decision in your heart to be circumcised. Mach eine Entscheidung, triff eine Entscheidung in deinem Herzen, beschnitten zu sein. It doesn't mean the struggle is over. Es bedeutet nicht, dass der Kampf vorüber sein wird. It means there's more dependence on God. Es bedeutet, dass mehr Vertrauen auf Gott gesetzt And if wird. I fail, I go to the Lord. Und wenn ich versage, dann gehe ich zum Herrn. And I humble myself and receive mercy. Ich demütige mich vor ihm und empfange Barmherzigkeit. And when I receive mercy, I give mercy. Und wenn ich Barmherzigkeit empfange, kann ich auch Barmherzigkeit geben. So the church should be this most merciful place. Also sollte die Gemeinde der barmherzigste Ort überhaupt sein. A place where people are just coming and depositing the mercy that they've received. Wo die Leute hereinkommen, einfach die Barmherzigkeit weitergeben, die sie selbst empfangen. But oftentimes the church is the most critical place. Aber oft ist eine Gemeinde ein Ort, wo die am kritischsten ist. And that's because people are struggling. Und das ist deswegen, weil Leute einen Kampf führen. Living in denial. In einer Verleugnung leben. Fighting the battle themselves. Versuchen den Kampf selber zu kämpfen. Becoming bitter toward themselves and God. Und bitter werden sich selbst gegenüber und Then Gott. They come in the church and because they're so bitter, they start looking at everybody else's fault. Und dann kommen sie herein und weil sie so bitter sind, suchen sie nach den Fehlern der anderen. I don't like that. And they're just pointing at everything. Und deuten mit dem Finger auf alles Mögliche hin. You know what that tells me? Und wisst ihr, was das mir sagt? That person is not honest. Diese Person ist nicht ehrlich. They're not receiving mercy. Sie empfängt nicht Barmherzigkeit. They're in a battle that they should not be in. Sie steht in einem Kampf, in der die Person nicht they steht. They wear their shoes on holy ground. Sie hat ihre Schuhe an auf heiligem Boden. There's no rest. Und es gibt keine Ruhe. There's no circumcision of the heart. Auch keine Beschneidung des Herzens. Because they should be a merciful person. Weil sie eine barmherzige Person sind. Now watch verse 1. Aber seht euch mal Kapitel 7 Vers 1 an. Since we have these promises, da wir nun diese Verheißungen haben, that God wants to be our Father, dass Gott unser Vater sein in a very, möchte, in a very real way, in einer sehr realen Art, He wants to provide, er möchte für uns sorgen, and protect, und uns beschützen, and He wants to be our friend, und möchte uns ein Freund sein, and our mentor, und auch unser Mentor, which means He'll show us the secrets of His kingdom. Und das bedeutet, er zeigt uns die Geheimnisse seines Reiches. Since we have promises like this, da wir nun solche Verheißungen haben, Dear friends, Geliebte, let us purify ourselves so wollen wir uns reinigen. From everything that contaminates both body and spirit. Von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes. Watch this now. Perfecting holiness out of reverence for God. Und lasst uns die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Let me put that in our words. Das möchte ich in Developing a lifestyle entwickle einen Lebensstil, that is devoted to God, der Gott hingegeben ist, out of love for God. Aus einer Liebe zu Gott. Developing a lifestyle that is godly, einen Lebensstil entwickeln, der göttlich ist, because you love God. Weil wir Gott lieben. That's all it means. Das ist das, was das bedeutet. We're going to talk about this in September. We have a course we're going to do on discipleship. Und im September wollen wir auch weiter darauf eingehen. Wir werden einen Kurs über Jüngerschaft machen. All about establishing godly habits. Es geht darum, göttliche Gewohnheiten zu etablieren. And the only thing that can remove a bad habit is a good habit. Und das Einzige, was eine schlechte Gewohnheit verdrängen kann, ist eine gute Gewohnheit. Boy, I'm very excited about what God is doing. Und ich bin wirklich sehr aufgeregt darüber, was Gott so tut. Thank you for listening. Danke fürs Zuhören. And if you agree, thank you. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you today, danke heute, that you have sent Jesus to this world. Dass du Jesus in diese Welt geschickt hast. And Lord Jesus, we thank you that you are leading us always. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns immer führst. As your word states, so wie dein Wort es sagt. 2 Corinthians 2:14. 2. Korinther 2:14. You always lead us in triumph. Du führst uns immer im Sieg. Lord, we want to be a church that's consecrated. Ja, wir wollen eine Gemeinde sein, die hingegeben, die Not a natural consecration. Nicht auf natürliche Art, but one of the Spirit. Sondern eine, die vom Geist kommt. Through your power. Durch deine Kraft. We want to reach hundreds of people. Wir möchten hunderte von Menschen. Hundreds of children. Hunderte Kinder. We want to fulfill our purpose. Wir wollen unsere Bestimmung. Consecrate us as a church. Weih du uns als Gemeinde. Maybe there's somebody here this morning you've never received Jesus. Vielleicht ist heute Morgen jemand da und du hast Jesus noch nie angenommen. It's very easy. Es ist sehr einfach. It just takes a little humility. Es braucht nur ein wenig Demut. Say, God in heaven. Sprich, Gott im Himmel. I am so sinful. Ich bin so ein Sünder. I'm selfish. Ich bin, I'm proud. Ich bin stolz. I'm jealous at times. I lie, I do everything. Forgive me. Cleanse me. Through Jesus, I pray. Receive me. Come into my life. In Jesus' name.